Der Taglöhner. Die Roggenernte ist weit, die Rübenernte ist aus. Nun habe ich ein wenig Zeit für meinen Acker hinter dem Haus. Erfroren sind die Kartoffeln und sind fürs Vieh noch grad recht. Ich schneide die dürre Besenheide und binde mit Draht ihr Geflecht. Schon kommen die Winde von Norden, im Land alle Scheunen stehen klar, und nichts ist mir anders worden in diesem gewaltigen Jahr. Ich will noch nicht nieder, sonst quält mich ein Traum, der nämliche leicht wie heut Nacht. Viel Leute sind über die Stoppeln gerannt, und die Stadeln im Land haben alle gebrannt, hat gebrannt jeder Baum, jedes Dach, nur der Raum um meine Tür war ein Kreis und blieb weiß. Ins Wirtshaus will ich ins Braune gehen und tun einen tüchtigen Schluck, einen tüchtigen Schluck für mein blödes Gemüt und beten, dass Gott mich Versoffenen behüt für Herbstes und Winters Geduck.